jemand anders machen. Ah, danke. Gut, der Fragende nochmal kurz die Frage für die Aufnahme eventuell wiederhole. Ja, die Frage war, ob zum einen jemand aus Hamburg dabei war in Kassel und was die Hamburger denn gesagt haben zu dem Ergebnis und zu den Ursachen für dieses relativ schlechte Ergebnis. Stoß, ich glaube, die Frage ging an dich. Hört man mich nicht? Hallo? Jetzt ja. Achso. Ich sagte, Hamburg war da, Brandenburg war da und Thüringen war auch ebenfalls da. Wir haben eine kurze Analyse dessen gemacht oder die jeweiligen Hauptbetroffenen waren da, haben die Analyse getätigt. Hamburg als solches hat die Schwierigkeiten darin erkannt, dass die Pressearbeit als solches nicht gänzlich gut funktioniert hat, also dass sie von Anfang an nicht da gewesen, also dass es zu spät angefangen ist, dass einige Workflow besser hätten sein können und dass der... Jetzt bist du wieder weg. Nun ist er ganz weg. Aber dann hat er ja die Chance wiederzukommen. Er ist schon wieder da. Hört man mich jetzt besser oder ist das immer noch so schlecht? Nein, jetzt hören wir dich mal wieder. Also Hamburg war da und sie haben eine der Hauptgründe, warum es nicht so funktioniert hat, war halt, dass sie selber ja keinen Pressesprecher als solches hatten, wie es woanders wohl ist und die Pressekontakte davor relativ lange brachgelegen haben. Das war einer der Hauptargumente. Es war sicherlich auch ein paar Argumente dessen, dass das Image halt der Partei als solches relativ schwierig ist. Ich war ja selber in Hamburg und es ist schwierig. Die Piraten oder wir Piraten haben halt einfach das Problem, dass wir nach außen, obwohl wir recht geile Arbeit machen, dass wir nach außen nicht so wahrgenommen werden. Also wir werden halt wirklich immer noch so wahrgenommen wie teilweise vor ein, zwei Jahren. Und das ist aus meiner Sicht eine der Hauptaufgaben, wie wir das wieder verbessern können. Es gab noch, klar, ein paar Workflow-Sachen, die da schiefgelaufen sind. Allerdings ist ganz klar, dass der Fehler an uns Gesamtpartei liegt. Also wir müssen da als solches irgendwie es hinkriegen, das Image wieder positiver zu besetzen. Da gibt es den Ron, der hat schöne Beispiele gebracht, wie man das Gefühl setzt. Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen, aber das ist, es geht nicht ganz so schnell hoch, wie wir uns das alle vorgestellt haben oder wie ich es mir wünschen würde. So. Darf ich da auch mal was zu sagen? Gerne. Also, jetzt nicht falsch verstehen, ich mache jetzt keinen Bashing. Ich muss allerdings sagen, dass ich schon auch, ich weiß ja, wie in Anführungszeichen wir Berliner Piraten, wir sind natürlich auch nicht alle gleich, aber das ist in Hamburg natürlich das Gleiche. Ich habe Hamburger Freunde, die auch Piraten gewählt haben, viele Jahre, die aber auch gesagt haben, die Präsenz ist halt sehr mager gewesen, die personelle Besetzung, die Befindlichkeiten der Leute untereinander, das ist nach draußen gegangen. Unser allgemeiner Fehler, wie Christus das auch schon richtig gesagt hat, das liegt auch an der Gesamtdarstellung, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz gab es aber auch viele Angebote, zum Beispiel aus Berlin, von guten Leuten, die gesagt haben, Mensch, wir helfen euch, sagt wie und was und wie auch immer. Ich kann jetzt mal für mich sprechen. Ich habe Hilfe mit ÖPNV angeboten. Ich habe jahrelang ÖPNV-Landesbeauftragter gemacht. Da bin ich fit, auch in Hamburg. Da kam 0,0 Rückmeldung. Also da ist es schon zu anstrengend gewesen, eine Mail zu schreiben oder mal auf ein Twitter-Angebot zu reagieren. Das ist anderen, die ich kenne, genauso gegangen. Und das halte ich halt auch für ein großes Kommunikationsproblem. Ohne jetzt individuelle Vorwürfe zu machen. Wir müssen das überwinden. Man soll ja nicht, wir müssen sagen, aber das ist ein Punkt, den die Piraten in den Griff kriegen müssen, um wahrgenommen zu werden und auch um einen Informations- und Wissensflow und auch letztendlich einen Presseflow in Bewegung zu bringen. Wir müssen einfach Abschied nehmen von persönlichen Befindlichkeiten in dem Maß, wie wir uns das vorher geleistet haben. Und dann wird das auch in der Wahrnehmung der anderen Leute wieder besser. Das kann auch sehr schnell gehen. Aber wir müssen diesen Break-Even-Punkt schaffen. Wir sind, denke ich, auf einem sehr langsamen, aber guten Weg im Moment dahin. Aber das ist halt meiner Meinung nach das, was in Hamburg schiefgegangen ist und was in Bremen im Moment auch schief geht. Also ich sehe einfach das Problem, dass wir nicht professionell arbeiten. Wir haben einige Leute, die wissen, wie man professionell arbeitet, aber Oft sind es nicht die Verantwortlichen in den Wahlkämpfen. Und ich, das, was du weißt, ist ja meine Olympia-Kampagne, mein Angebot. Ich habe ja auch keine Rückmeldung bekommen, trotz mehrfacher Nachfragen. Sowas darf einfach nicht passieren. Die Leute müssen sich, wenn sie einen Wahlkampf machen, das gilt jetzt für die Bremer und Bremerhavener, die müssen sich vor Augen halten, dass in der Partei es immer noch sehr viele Leute gibt, die wirklich viel, viel arbeiten. Und die wollen die Arbeit belohnt sehen mit Erfolgen der Partei. Und von daher ist jeder, der in einen Wahlkampf geht, und das sind die entscheidenden die entscheidenden Punkte für die Partei, die haben eine große Verantwortung für die Gesamtpartei. Es geht da nicht nur um Hamburg oder um Bremen oder Bremerhaven. Es geht um die Gesamtpartei. 100% Zustimmung, genau das ist der Kernpunkt. Aber es ist natürlich im Einzelfall, traf das auch auf die zu. Aber es ist genau so, wie du es auch sagst. Jetzt möchte ich aber gerne auch mal, von außen ist es immer leicht gesagt. Also von Michael, die Olympia-Geschichte habe ich sogar mitgekriegt, das andere ÖPNV nicht. Die Hamburger waren halt auch irgendwann in einer Situation und du brauchst eigentlich für alle Dinge, die in Richtung Kampagne oder Inhalt, Ausrichtung, Aktionen geht, kommst du nicht drum rum, auch Hamburger zu involvieren. So, nun ist das Problem aber irgendwann gewesen, dass alle Hamburger damit beschäftigt waren, Deadlines zu erfüllen für Dinge oder auch schon überschrittene Deadlines auszubügeln. Die waren letztlich in einem Just-in-Time-Arbeitsmodus, der denen natürlich auch nicht mehr ermöglicht hat, irgendwie mal durchzuatmen und mal zu gucken, was können wir denn hier noch geile Sachen machen. Unterstützung von außerhalb, weil das die betraf, die auch wirklich vor Ort kommen wollte und helfen wollte. Da gab es ja doch durchaus auch ein paar. Das lief eigentlich sehr gut für die, die hingekommen sind. Da habe ich mich nämlich mit drum gekümmert, auch als Externer und denen da die Hilfe angeboten. Ich hoffe, da sind eigentlich nicht viele durch die Lappen gegangen. Ich weiß, einer ist durch die Lappen gegangen, das weiß ich, aber das ist, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Aber das ist halt das Problem. Es sind nur wenig Leute in Hamburg aktiv, die halt wirklich was getan haben. Was willst du da machen? Die waren letztlich dann gefangen in diesem Scheiß. Dass es dazu überhaupt kam, hat mehrere Gründe. Das will ich jetzt nicht unbedingt hier ausführen. Wortmeldung? Ja, ich wollte nochmal dazu sagen, wer aber nicht kommuniziert, der kann auch nicht mehr Hilfe bekommen. Das Problem haben wir ja in Berlin alles schon durch. Und deshalb haben ja auch zum Beispiel Harry hat seine Hilfe angeboten mit Pressearbeit und viele, viele andere auch. Wenn dann natürlich nie eine Rückmeldung kommt und die immer denken, sie machen das allein, ist jetzt unabhängig von Hamburg. Das ist ein generelles Problem. Wenn da kein Informationsflow ist, dann kann auch nichts besser werden. Das ist halt meine massive Kritik auch an den Hamburgern. Weil das ist einfach überfordern, kann ich alles nachvollziehen. Haben wir in Berlin alles durch, in Bezugswahlkämpfen und sonst sowas alles. Aber man muss reden und man muss fair sein und man muss auch offen ein Ohr für andere haben, auch wenn man gerade mal gestresst ist. Weil man bekommt dann ein unglaublich großartiges Feedback, wenn das halt wirklich auch kommuniziert wird. Wenn aber nicht gesprochen wird, dann kann man auch nichts erwarten. Gut, und jetzt würde ich gerne, weil wir haben ja Wahlkampf in Bremen und Bremerhaven und wenn wir hier Schwächen erkannt haben, dann muss man überlegen, wie können wir das jetzt verhindern. Also ganz wichtig ist für Bremen, wie Michael schon gesagt hat oder auch Sven oder wie ihr alle sagt, ich werde jetzt nicht auf Hamburger Schwierigkeiten eingehen, der personellen Schwierigkeiten untereinander, die der Michael gesprochen hat, das mag ich nicht machen. Das sollen die Hamburger selber irgendwo mal selber erläutern. Bremen ist wichtig. Bremen hat aber momentan das extreme Problem, dass sie super wenig Manpower haben. Die haben wenig Manpower und wenn wir jetzt sehen, wir haben 2 Monate vor der Wahl, ich weiß nicht, wie der Stand als solches momentan dort ist, das macht der Michael Behrendt, aber ich habe so den Eindruck, die sind auch nicht weit, wie sie sein sollten. Wir hatten mal mit der Gefion vor, ich glaube, einem Jahr saßen wir und haben mit ein paar Leuten, Campaignern und ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt. Wichtig ist in dieser Partei, dass wir diese Timelines in irgendeiner Art und Weise auch wirklich irgendwann mal dahin kriegen, dass wir auch rechtzeitig anfangen. Also rechtzeitig anfangen heißt, wenn du ein Projekt anfängst, und so ein Wahlkampf ist ein Projekt, dass du nicht irgendwie, oh Gott, nächsten Monat ist Wahl, und wir fangen dann wieder an, irgendwie kopflos durch die Gegend zu laufen und wie ich denke, und einmal zu merken, dass wir Wahlkampf haben, dass wir, ähnlich wie es Rheinland-Pfalz macht oder auch Baden-Württemberg, dass man sagt, okay, ich fange 1,5 Jahre vorher an, plane, setze Strukturen auf und habe noch genug Zeit, um Fehlerquellen auch auszubügeln. Dann kannst du auch relativ vernünftig arbeiten und sagen, dann machst du Guerillakämpfe, dann machst du sonst dergleichen, dann hast du Zeit, weil du es vorher schon bearbeitet hast. Wenn du natürlich irgendwie ganz frühzeitig anfängst, dann hast du ein Problem. Wenn du irgendwie ein halbes Jahr vorher anfängst, dann alleine in dem halben Jahr in der Timeline hast, ich glaube, 6 bis 8 Wochen gehen drauf für die Plakate. Und wie ihr alle wisst, müssen wir alle darüber diskutieren, wie Plakate auszusehen haben. Wortmeldung? Bitte. Also ich finde das Ergebnis in Bremen gar nicht, in Hamburg gar nicht so schlecht. Also ich hatte allerdings auch eine andere Erwartungshaltung. Für mich war Hamburg also innerlich schon im Oktober abgeschrieben, weil ich wusste, die Wahl kann man überhaupt nicht mehr gewinnen. Für mich ist Hamburg einfach nur noch ein Indiz gewesen, ob wir überhaupt noch einen Teil unserer Stammwähler erreichen. Und mit dem Ergebnis konnte ich einfach gut leben, weil einen Teil unserer Stammwähler erreichen wir noch. Es sind zwar 0,5% weniger Stammwähler, aber die haben wir erreicht. Ich sehe es nicht so, dass es irgendwas mit schlechter Presse zu tun gehabt hat. Die hätte bombig funktionieren können und wir hätten keine Stimme mehr damit gehabt. Ich sehe es genauso. Es ist unser schlechtes Image und es ist ein Problem der Gesamtpartei. Das ändert auch keinen Wahlkampf in Bremen. Ich sehe auch nicht, dass der Bremer Wahlkampf jetzt entscheidend für die Partei ist. Es wäre schön, wenn wir da ein schönes Ergebnis haben, aber ich gehe davon aus, dass wir dort 1,4% bekommen, egal ob, was wir dort machen. Die Strategie, die man hätte in Bremerhaven machen können, aber das ist schon lange her, das ist, dass man sich einzig und allein nur auf Bremerhaven konzentriert. Man braucht dort nur knapp über 2000 Stimmen, aber das habe ich schon beim letzten Wahlkampf gesagt, weil das schon etliche Parteien gemacht haben, dort über Bremerhaven in die Bremer Bürgerschaft einzuziehen. Aber das muss man langfristig planen, da muss man die Aufstellungsversammlung entsprechend organisieren und sonst irgendwas. Aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wir langfristiger denken müssen. So eine Wahl muss man 2 Jahre vorher denken. Und die entscheidende Wahl, was wir für uns als Piraten haben, ist die Wahl in Berlin. Ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema Strategie mindestens seit April 2013, also fast jetzt seit 2 Jahren und habe mir da auch sehr viele Gedanken gemacht. Und ich finde auch die Wahl in 2016, die entscheidende für diese Partei, wenn wir in Berlin nicht mehr reinkommen, dann sind wir weg, weil nur durch Berlin haben wir es geschafft, im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen reinzukommen. Diese 3 Wahlen danach, die waren nur ein Sog von Berlin. Da ist nichts in eigenem Fahrwasser erledigt worden und selbst Berlin haben nicht die Piraten geschafft. Das war einfach eine Situation, die in dem Jahr einfach geschuldet war. Es war einfach eine gute Stimmung für Protest. Die Piraten haben eine Menge Protest angezogen in der Zeit. Wir haben natürlich mit Berlin ein besseres Pflaster. Wir haben dort nämlich eben 3% Stammwähler im Vergleich zu anderen. Hier muss man mittlerweile natürlich etwas runterrechnen. Aber wir kommen in Berlin ohne irgendwas zu tun, wahrscheinlich noch so auf ungefähr 2% Stammwähler. Aber das reicht natürlich noch nicht, um über die 5%-Hürde zu kommen. Und da müssen wir an unserem Image und am Auftreten der Gesamtpartei ganz viel machen, damit wir in erster Linie erstmal unsere Stammwähler wieder erreichen, eben halt in Berlin dann auch wieder 3% zu kommen und unser Image darauf auszurichten, dass wir wieder auch ein Ansprechpartner für andere Themen in Bezug eben unseres Lebensgefühl werden und dass unser Image so weit aufgebügelt ist, dass die Leute uns bei unseren Themen, die wir vertreten wollen, auch glaubwürdig vertrauen. Also ich kann dazu sagen, als Berliner, es ist sogar noch ein Stückchen positiver, als du es dargestellt hast. Also ich sehe unsere Stammwählerschaft hier in Berlin sogar bei 5%. Wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg, was ja sozusagen die Piratenhochburg war, ich wohne mittendrin, hatten wir 24% Piratenwähler. Die sind auf ungefähr 6,5% runtergecrashed, aber das ist ja immer noch über der 5%-Grenze. Und auch in anderen Stadtbezirken können wir durchaus 5% erreichen, und zwar ohne jetzt einen gigantisch großen Aufwand, aber wir müssen die richtigen Leute und die richtigen Themen, und zwar parallel zueinander passend, aufstellen. Da sind die Berliner gerade dran. Die Berliner gibt's nicht, wisst ihr. Das heißt, es ist bei uns auch schwierig, und meiner Meinung nach hängt eben ganz da viel davon ab, wie wir uns hier in Berlin aufstellen, wie der Bund dazu steht und wie die Kommunikation zwischen Berlin und Bund ist, weil das wird sehr wohl auch von Wählern woanders wahrgenommen. Und in Bund meine ich natürlich jetzt Piratenbund. Und letztendlich denke ich, diese 5% können wir auch noch weiter toppen. Allerdings brauchen wir dazu das Programm und die Leute. Und wenn das nicht stimmt, und im Moment stimmt es noch nicht, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, dann wird es schwierig. Und viel wird davon abhängen, was bei der Aufstellungsversammlung Ende des Jahres rumkommt. Und letztendlich denke ich, dass diese 5% halt auch mit den Themen, die wir haben, die nach wie vor mit die besten sind, die es überhaupt gibt, dass die halt einfach dazu führen können, dass wir das schaffen. Und das, wie du auch schon eben richtig sagtest, wird dann auch wieder eine Auswirkung auf die anderen Bundesländer haben. Vielleicht nicht mehr so stark wie vorher, aber es ist ein positiver Ansatz. Aber den müssen wir halt wahrnehmen, und dazu müssen wir uns gut vorbereiten. Da ist ganz meine Meinung, da müssen wir jetzt dran arbeiten und nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Also sehr guter Vorschlag, da würde ich gerne sofort was zu sagen. Ich würde auch gerne kurz was sagen. Wie kriegen wir das denn hin, dass zum Beispiel die Fraktion in Berlin, die ist ja so medienpräsent und so, dass wir da eine enge Zusammenarbeit mit dem Bund hinbekommen? Hättest du da vielleicht einen schlauen Vorschlag, wie wir das hinbekommen, wie wir das machen können? Also ich denke, von Bundesebene ist durchaus Bereitschaft da für eine Zusammenarbeit. Ja, und wenn ich dann aber, das passt ganz gut, Vorlage, wenn ich dann allerdings sehe, eine Reaktion eines Mitgliedes aus dem Berliner AGH zu der Tatsache, dass Sekor da irgendwie zu irgendeiner Matinee von Kaira jetzt wohl eingeladen wurde, wenn ich sowas schon wieder sehe, ne, da kommt, also Entschuldigung, also ich habe dich unheimlich gern, Michael, aber an der Stelle weiß ich manchmal nicht, was möchte Berlin. Also ich kann dein Anliegen vollkommen verstehen, dass da auch Unterstützung vom Bund sehr wünschenswert wäre, aber da müssen, glaube ich, tatsächlich manche, auch insbesondere im AGH, ihre Einstellung dann auch nochmal ein bisschen ändern, weil sonst wird das, glaube ich, nicht wirklich was. Also kann ich auch direkt nochmal was zu sagen. Ihr müsst euch, nicht ihr müsst, das müssen ist immer blöd, versucht mal euch davon frei zu machen, dass es das Piraten-AGH gibt. Das gibt's nämlich nicht mehr. Und wenn wir das real betrachten, dann denke ich, kommen wir da weiter mit. Ich kann dir zu Pera gut sagen, ich habe Pera mitgegründet, gehört zu den Gründungsmitgliedern. Da ist der Benedikt, der ist halt bei Olli Hövinghof angestellt, und der hat ja auch aufrecht in den Untergang geschrieben. Ein witziger Ansatz, kann man witzig finden, kann man unlustig finden. Der ist ausgetreten ohne Diskussion, und wie dann halt einer von uns auch richtig dazu geschrieben hat, wer den politischen Diskurs nicht sucht, sondern sowas als Vorwand für einen Austritt nimmt, der soll einfach gehen, und so sehe ich das auch. Es sind noch ein paar andere Leute ausgetreten, ja, das stimmt. Es ist schwierig, wenn ein Martin Delius, der nun bei sich auf dem Profil stehen hat, quasi parteilos, dann halt zu bestimmten Piratensachen auch nicht mehr steht, und der letztendlich dann halt auch ja sich überall so reingesetzt hat mit bestimmten Sachen, nenn ihn jetzt, was ich, Person X, das kann jetzt auch irgendjemand anders sein, diese Menschen dürfen wir halt leider nicht mehr so stark berücksichtigen. Es gibt Berlin als das Ganze nicht mehr. Es gibt vernünftige Leute, mit denen man wunderbar in Berlin zusammenarbeiten kann, die vielleicht nicht so medienpräsent sind, die aber piratige Mandate vertreten, immer noch, die dazu stehen und die auch wirklich tolle Sachen leisten. Und wir müssen dann halt einfach schauen, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten und die anderen ein bisschen so quasi, die auch nicht kooperieren wollen, auch mit dem Bund, ich weiß ja auch, wie du das meinst, und da hast du leider auch recht, die müssen wir dann einfach auch links liegen lassen. Oder ja, was ist denn mit anderen? Den anderen steht doch auch frei, zum Beispiel montags in die Redaktionskonferenz zu kommen und sagen, hier, ich bin Abgeordneter, ich sitze da im AGH, ich habe dieses Thema, das ist ein wichtiges Thema, ich hätte dieses Thema gerne präsentiert auf Bundesebene. Also da steht ja für jeden Abgeordneten der Weg offen und da kann doch jeder kommen. Also da muss ja niemanden bei irgendeinem Pirat XY um Erlaubnis fragen, sondern die können das ja selbstständig tun, aber es passiert ja leider nicht. Also ich kann da. Ist denn Martin Delius jetzt ausgetreten? Nein, der ist nicht ausgetreten, aber er hat halt einfach, er ist ja jetzt auch in Beschuss gekommen in Berlin, weil er Informationen nicht rechtzeitig weitergemacht hat, weitergegeben hat, wie auch immer. Es ist halt ungeschickt, wie das im Moment läuft. Aber ich dachte, bei ihm steht jetzt parteilos auf der Seite. Das wird ja dafür sprechen, dass er ausgetreten ist. Nee, er steht quasi parteilos. Das ist schon noch ein Unterschied. Okay, das heißt, er ist noch nicht ausgetreten, bezeichnet sich aber quasi als parteilos. Richtig. Okay. Und der Punkt ist halt, was du, PR02, auch gerade gesagt hast, erstens, die stilleren Berliner Abgeordneten, soweit ich das halt auch sehe, die trauen sich nicht, quasi, sag ich jetzt mal etwas vereinfacht. Ich habe auch mit zweien gesprochen, die mir das auch so gesagt haben, dann halt an den Bund ranzutreten, weil dann nämlich die anderen Abgeordneten sagen, da mit sowas wie dem Bund arbeitet man nicht zusammen. Da kann ja eh nichts kommen. Das sind keine Antifaschisten, das sind keine Feministen, das sind keine dies und das und jenes und die Liste ist endlos lang und da kommen wir ganz schnell auf eine unsachliche Ebene. Gebe ich zu, nehme ich selber so wahr und nehmen aber auch die Berliner Basispiraten so da wahr. Und das ist halt leider traurig, aber das können wir nicht ändern. Ich kann auf einzelne Leute einwirken, was ich auch tue, wie die auf mich einwirken, aber andere sind nicht mehr ansprechbar und die können wir auch für eine konstruktive Diskussion nicht mehr einbeziehen, jedenfalls derzeit nicht. Und das ist halt leider die politische Wahrheit, weshalb auch in Berlin eine gewisse Lähmung eingetreten ist mit bestimmten Dingen. Man muss einfach Realitäten wahrnehmen, so wie sie sind. Und wenn wir das wahrnehmen, müssen wir halt versuchen, auf die Leute, auf unsere Seite zu ziehen, die halt auch noch wollen und die auch noch an die Idee glauben und die nicht nur sich selbst darstellen. Und damit kommen wir weiter. Das ist der positive Ansatz. Ja, aber Ingerberg, können wir mal ein bisschen jetzt in Berlin zurücklassen? Ich würde da ganz gerne auch noch was sagen. Also es ist ganz wichtig für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen, dass man nicht dann dauernd auf Berlin einschlägt. Das ist die Leute, die zu uns bunt irgendwo in irgendeiner Art und Weise noch positiv wären oder zum Rest der Partei, treibt man sie in die falsche Richtung. Es gibt einzelne Leute, die uns nicht mögen, auch mich im Speziellen, ja, aber... Ich war oft in Berlin und war das erste Mal total überrascht, wie offenherzig und wie nett die Berliner als solches sind. Danke, Christian. So ich habe mich mit Leuten aus den Bezirken, ich werde jetzt keinen Namen nennen, unterhalten. Die sind total angenervt vom AGH. Ihr müsst davon wegkommen, das AGH mit Berlin zu verwechseln. Berlin als solches, die Leute, gibt's ganz, ganz tolle Berliner, die absolut normal sind, die absolut noch, 2008 eingetreten sind, die im Bezirk sind, reißen sich den Arsch auseinander. Es gibt auch vom AGH Leute, die sagen, ey, geile Aktion, unterstützen uns auch im Bund. Auch da werde ich jetzt keine Namen nennen. Aber wie jetzt gerade genannt worden ist, die möchten einfach keinen Stress in der Fraktion haben. Es ist anders als in anderen Fraktionen. Dort gibt's halt diverse verschiedene Meinungen, nenne ich das jetzt mal diplomatisch. Aber ganz wichtig ist, der Berliner, wenn wir alle immer auf Berlin einschlagen, Sprüche machen, und da war ich in der Vergangenheit noch als 1-2 in Hessen sicherlich auch nicht viel besser, ist es schwierig. Genauso sehe ich es auch, Christoph. Und das ist halt ganz wichtig, dass du das auch nochmal so siehst. Das habe ich ja auch versucht zu vermitteln. Berlin ist nicht gleich Berlin. Wir müssen auf die konstruktiven Leute gucken und sehen, hier gibt es ganz viel Potenzial in der Basis. Die sind verunsichert und die brauchen quasi im Grunde genommen ein neues Konzept. Ein gutes Beispiel in Berlin ist der Wassertisch. Eine der geilsten Aktionen, die piratennahe passiert sind, als Beispiel. Es gibt extrem gute Aktionen, die da laufen. Das einzige Problem ist, jetzt komme ich zu dir, Dani, es ist ähnlich wie in Hamburg, Bremen, ist Berlin Stadtstaat. Das heißt, du fährst von A nach B mit der U-Bahn, S-Bahn oder whatever, was es da gibt. Und Mumble ist, ja mein Gott, das ist ein Instrument, aber das nutzen die meisten nicht. Ja, Christus, und genau, vielleicht mal die Überleitung jetzt auch. Ich hätte noch ein paar Fragen, gerade zu dem Poll-Gap-Geschichte, was ich vorhin schon angesprochen habe. Nummer eins, wenn ihr da Folgeveranstaltung andenkt im Mai, ne, weshalb nicht verbinden und das Ganze in Bremen machen, könnte man vielleicht sogar medial was erreichen. Das wäre der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz ist, wie auch schon Michael, also Ingwerbär und so richtig angesprochen hat, ne, mit Berlin, ich denke, die nachfolgende Bundestagswahl 2017 sollte man jetzt schon ins Auge fassen. Und da vielleicht die Frage, es gab vor der 2013er, ja damals, das Strategieangebot dieser Hamburger, von so einer Hamburger Agentur, ne? Dort eventuell besteht vielleicht noch Verbindungen, dass man da nochmal anfängt, weil das war damals einfach zu spät, weil du gesagt hast, eine Kampagne, 2 Millionen, ne? Also wenn ich mich recht erinnere, ich habe damals ein bisschen Einblick gehabt in diese Geschichte, der hätte das also wirklich so eine Kampagne für weit unter diese 2 Millionen Angebote in einem Preisbereich, den auch die Piraten sich hätte leisten können. Klaus, das Angebot gibt es nicht mehr. Dieses Angebot wurde damals von einem Vorgängergremium von uns abgelehnt und dieses gibt es als solches momentan nicht. Meldung? Jo. Ich wollte noch mal auf ein paar Zahlen eingehen. Also die 5% Stammwähler in Berlin, die sehe ich nicht. Das ist typisch piratisch, wieder nur so eine Wunschidee. Im Mai 2014 standen die Piraten in Berlin in Frage noch. Am 28.02. stehen die Piraten jetzt bei 3%. Und da sehe ich auch die Stammwähler, wenn überhaupt noch, also 2% Stammwähler und noch 1% Wechselwähler, Nichtwähler, whatever. Was wir im Moment als Problem in dieser Piratenpartei haben, wir befinden uns insgesamt als Bewegung in einer Depression. Und das ist auch ein Grund, warum die Motivation mies ist, warum viele AGs beklagen, dass sie keine Unterstützung haben, dass Wahlkämpfe nicht funktionieren, dass Personal einfach fehlt. Wir sind einfach in der Depression und das muss man erkennen, wie wir da wieder rauskommen. Wir müssen uns als Partei einen. Wir müssen uns anschauen, welche Gemeinsamkeiten haben uns in diese Partei gebracht. Und um aus einer Depression rauszukommen, braucht man eine Perspektive. Und die müssen wir entwickeln und auch gemeinsam eben halt daran arbeiten. Zu der Kampagne mit 2 Millionen. Also ich würde eine Kampagne machen, die kostet uns gar nichts. Dafür brauchen wir kein Geld. Piraten haben seit 2009 immer bewiesen, dass man Wahlkämpfe komplett ohne Geld machen kann. Seitdem wir versuchen, mit Geld Wahlkämpfe zu finanzieren, machen wir keinen Wähler wieder, überzeugen wir keinen Wähler, uns zu wählen. Also wir haben mit keinem Geld mehr erreicht als mit viel Geld. Deshalb ist das keine Frage des Geldes. Ich würde gerne folgendes Problem nochmal ansprechen. Wir haben ja ein Imageproblem in den Medien auch oder werden ja jetzt kaum wahrgenommen. Was mir von verschiedenen Seiten schon berichtet worden ist, ist einfach das Problem, dass die Medien halt in Berlin sind und die sehen dann halt, wie die Piraten in Berlin sind und schließen daraus, so ist die Bundespartei, so sind alle Piraten. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Deswegen die Frage, wie kommen wir an die Wähler ran in den Landtagswahlkämpfen? Und ich halte die Landtagswahlkämpfe für sehr wichtig. Wir werden auf Bundesebene keine Chance haben, wenn wir aus allen Landtagen rausgeflogen sind. Also mit den Medien, finde ich, ist nicht nur Berlin. Also Frankfurt zum Beispiel hat viel über die Piraten in Frankfurt berichtet. Aber da ist ja der eine auch raus. Da gab es eigentlich vorher ganz gute Presseresonanz. Und soweit ich das beurteilen kann, in Bayern wird auch noch hier und da und dort in einzelnen Städten berichtet, wo Stadträte drin sind, wo die Aktionen machen, in NRW das Gleiche. Das kann man nicht nur auf Berlin konzentrieren, aber manche Medien, da gebe ich dir recht, die konzentrieren das sehr stark auf Berlin. Aber wir geben hier sehr gute Beispiele für positive Sachen, aber leider auch das Gegenteil. Also so gesehen ist es die volle Vielfalt. Das ist bei den anderen Parteien nicht anders, wenn man realistisch ist. Moment, also was irgendeine Presse in irgendeinem Land schreibt, ist eine Sache, das bekommt aber in dem nächsten Land, das nebendran liegt, schon wieder keiner mehr mit. Ja, und das ist das Problem. Was in Berlin sitzt, ist die politische Hauptstadtpresse. Die politischen Themen, die alle Menschen in Deutschland in ihrer Zeitung auf den Tisch bekommen morgens. Die Sachen, die vorne auf der Seite drauf sind bei Google. Die Sachen, die tatsächlich in der Debatte sind, ja. Und von dieser Debatte sind wir halt einfach komplett abgeschnitten. Wenn wir eine politische Aktion in Berlin machen müssen, dann mussten wir das bisher immer von außerhalb organisieren. Wir mussten Demonstrationen in Berlin zu einem Thema, wo wir alle Piraten 100% sogar Berlin voll dahinter steht, müssen wir von außerhalb organisieren. Und das kann so nicht funktionieren. Gebe ich dem PA02 recht, habe ich selber erlebt bei NSA. Was aber auch nicht funktionieren kann, Piraten können nicht erwarten, dass die Medien positiv über die Piraten berichten, wenn die Piraten auf die Medien drauf rumhauen und sie angreifen und sie beschuldigen, sie seien schuld. Ja, die Piraten machen das immer. Das ist ein schöner Punkt. Genau das. Wenn wir anstatt mal irgendeinen Journalisten zu loben, dann hauen wir drauf, weil uns irgendwas nicht gefällt. Auch mal darüber nachdenken. Ist das immer noch so? Ich habe so 2-3 Beispiele in der letzten Zeit gesehen. Draufen ist zwar nicht unbedingt das richtige Wort, aber wenn man halt emotional ist und dann schreibt man irgendeinen Journalist irgendeinen Blödsinn, finde ich das halt kontraproduktiv. Aber ich glaube schon, dass der Punkt ist, dass wir auf kommunaler Ebene von den Medienjournalisten ganz anders wahrgenommen und auch dargestellt werden als überregional. Kommunal ist es einfacher. Kommunal hast du meistens Verbindungen. Kommunal ist es so, du kennst die Menschen und du kannst das Kommunal wesentlich besser rüberbringen. Auch auf Landesebene ist es einfacher. Auf Bundesebene sieht es so aus, du würdest da schon entweder zu deinen Kernthemen was sagen, da werden wir abgedruckt, oder du musst halt mit den Journalisten reden, ist es ja nicht so, dass wir Kontakte haben. Allerdings ist die Bereitschaft, in irgendeiner Art und Weise uns wirklich reinzunehmen, momentan gering. Und da muss man halt im Endeffekt über den Weg der Länder gehen und sagen, da reichst du einen Punkt X, sprich 3%, 3,5% und schon bist du relevanter. Und dann hast du auch einfach auf der Bundesebene was zu machen. Bei den Kernthemen sind wir einfach glaubwürdig und authentisch und da glaubt man uns, dass wir dazu was Sinnvolles zu sagen haben. Man muss aber einfach auch verstehen, dass bei der Relevanz, die wir im Moment spielen auf Bundesebene, eben halt eigentlich gar keine aus Sicht der Medien. Ja, deshalb sagte ich ja auch, wir müssen 3-3,5% kriegen, Ron. Bevor man irgendwelche Prozente bekommt, muss man doch erstmal irgendwie auffallen, sichtbar werden. Und das Problem ist einfach, wenn man sichtbar werden will in Bayern, dann muss man hingehen und in 3 Städten irgendwas machen, was halbwegs wichtig ist. Und dann wird das vielleicht wahrgenommen. Ja, in Berlin gehst du hin mit einem fucking Karton, ja, und dieser Karton reicht, um am nächsten Tag über dpa-Meldungen in ganz Deutschland verteilt zu sein. Und da muss man halt immer sehen, wenn man in Berlin ganz wenig Einsatz nur bringt, nur ein ganz klein bisschen, ja, dann hat das gleich eine riesen Auswirkung. Da kann man sich woanders den Arsch wochenlang für aufreißen. Das stimmt jetzt nicht mehr so ganz, das war mal so, aber das ist hier in Berlin auch nicht mehr so. Letztes Jahr war Hanfparade bei euch. Wir haben die Sami dahin geschickt mit einem Karton und am nächsten Tag war sie in allen dpa-Meldungen. Es ist wirklich so einfach. Man braucht ein gutes Bild und dieses gute Bild kann man in Berlin bekommen, weil dort einfach die Journalisten, die gehen dann, sagen dann, ja, da ist eine Aktion von Piratenpartei, geh mal gerade vorbei in deiner Mittagspause, 5 Minuten wirst du haben, machst ein Foto und dann mach einen kurzen Bericht. Und so schnell geht das. Und da musst du aber halt eben hier zum Beispiel bei uns in Mainz, musst du betteln gehen, dass da irgendwer kommt. Aber ich darf mal kurz einwerfen, die Hanfparade ist erstens nicht von Piraten und zweitens, die hat immer Medien und da war es einfach eine gute Koinzidenz, dass man sich da reinklingt, was ja auch durchaus Sinn macht und eine tolle Sache ist. Aber es ist trotzdem mit den anderen Themen nicht so einfach, da reinzukommen. Das war mal so und das hat sich letztendlich, wie die anderen auch schon richtig gesagt haben, verändert. Um hier in die Medien zu kommen mit bestimmten Themen, musst du dich sehr anstrengen und wenn man Pech hat, strengt man sich sehr an und kommt trotzdem nicht rein und wie uns das passiert ist und eine Woche später sind die Grünen mit dem Thema drin, was sie von uns aufgegriffen haben. Das gehört halt dazu. Was wir meiner Meinung nach komplett vergessen, ist die Arbeit auf kommunaler Ebene. Da haben wir Erfolge, da können wir auch drauf aufbauen. Das vergessen wir komplett. Das sollten wir nicht vernachlässigen. Hilft uns aber überhaupt nichts. Wenn du andere Parteien anschaust, die Erfolge auf kommunaler Ebene haben, haben die noch nie den Erfolg erreicht, den die Piraten erreicht hatten. Die krebsen seit 30 Jahren rum auf kommunaler Ebene, wo die 200, 300 Mandatsträger haben. Das können wir nicht vorweisen. Und die gewinnen auf Bundesebene keinen Blumentopf. Also wir haben über 400 Mandatsträger. Ich meinte nur in einem Bundesland. Ja, also Medien sind das eine und das wäre nochmal eine Frage an Christos. Ich habe sie aber auch in der Vergangenheit schon gestellt. Aus meiner Sicht müssen wir auch wirklich an die Bürger, die uns wählen sollen oder können oder wollen, herankommen. Die müssen wissen, dass wir von ihnen gewählt werden wollen. Und das ist immer das Problem der Reichweite. Was mache ich für eine Aktion und wie viele Leute erreiche ich mit der, dass sie überhaupt aufmerksam werden? Wie ist das in Hamburg gelaufen? Ja gut, in Hamburg war es für mich ganz schwierig. Ich bin, weiß ich nicht, ein, zwei Monate vorher gekommen und musste auf die Schnelle irgendwelche Kontakte aufbauen. Was mir teilweise gelungen ist, teilweise hätte es besser laufen können, aber ich habe auch nicht die Zeit, dass ich ein Jahr vorher mich nur um ein Bundesland kümmere. Das zum einen. Also von den Kontakten her muss der LV als solches vor den Wahlen das selber machen, Michael. Das ist ansonsten extrem schwierig. Ich habe ja nicht dich gemeint, sondern wie war die Reichweite in Hamburg? Wie ist man an Bürger wirklich rangekommen? Also die Bürger als solches, über die Reichweite wurde der Kaperbrief gemacht, es wurde einige Guerilla-Sachen gemacht, die typischen Infostände. Es hätte aus meiner Sicht noch ein paar bessere Aktionen sein können, sage ich das jetzt mal im Konjunktiv. Ja, damit erreichst du aber gar nichts. Und dieser Punkt, wir wollen von dem Wähler gewählt werden, das ist genau der falsche Gedanke. Das ist so wie die anderen Parteien auch. Seitdem wir so denken, wir wollen gewählt werden, wir wollen 5%, uns steht nur noch das im Fokus und nicht mehr eben das Ziel, was da tatsächlich dabei steht. Wir müssen für den Wähler einen Nutzen haben, sodass er auf die Idee kommt. Ich muss für meinen Nutzen, muss ich jetzt die Piraten wählen. Zum Beispiel aktuelles Thema. Wir hatten das gerade mit der Hanfparade. Wenn du da jetzt auf dieses Thema man sich einschießt und das nach vorne bringt, dann hast du 2 Millionen Bürger in diesem Land, die kiffen, die man hinter sich haben könnte, wenn man sich darauf fokussiert. Ist nur so ein Beispiel. Aber wenn man denen sagt, wir möchten hier ganz klar Cannabis legalisieren, dann haben die einen Nutzen und dann wissen die, beim nächsten Mal muss ich die Piraten wählen, weil ich ja nicht mehr beim Dealer illegal meine Hanf besorgen will, sondern ich möchte es legal kaufen. Dann habe ich einen Nutzen und nicht, ich will jetzt deine Stimme und deshalb legalisiere ich das. Nee, der Schuh wird andersrum daraus. Deshalb habe ich ja eben zum Beispiel gesagt, Entschuldigung, wenn ich direkt so reinspringe, dass die kommunalen Mandate eben doch wichtig und richtig sind, weil genau darüber erreichen wir die Bürger hier in Berlin. Ich habe ja viel Wahlkampf gemacht, habe ich einfach gesehen, du packst die Leute darüber. Da hast du komplett recht, aber das geht auch über Regionales und Lokales. Du hast hier ein Thema, was ich, Cannabis, du hast hier ein Thema ÖPNV, das begeistert die Leute, da wollen die was und das finden die gut und dann wählen sie gleich die ganze Partei. Und das ist halt im Grunde genommen das, was man auch wieder bewegen muss. Das muss man wieder anschmeißen, diese Motivation. Das halte ich immer noch für möglich, aber es ist schwieriger als beim ersten Anlauf, wo wir auch viel Protest und viele Leute noch im Backoffice sozusagen hatten, die halt nicht genau geguckt haben, was wir sonst so machen. Aber diese lokalen Themen halte ich für elementar und natürlich dann im Bund auch weiter, weil damit packst du die Leute, du sprichst die an und die überlegen sich, Mensch, die möchte ich wählen, weil das ist ja der und der und der gute Ansatz. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann fragen die Leute sich natürlich wirklich, was für Nutzen haben die wollen ja auch nur Prozentpunkte haben und dafür muss ich die nicht wählen. Da unterscheiden wir uns dann wirklich nicht mehr von den anderen. Wenn wir nicht unseren komplette politisches Wirken auf Kommunalebene, wir sind ja eine Bundespartei, wir wollen Bundespolitik machen und da müssen wir mit Bundesverbänden zusammenarbeiten und die sitzen wo? Natürlich in Berlin. Wenn ich hier bei mir im Dorf was mache, ja, dann kann ich den Bürgermeister einladen, dann kann ich den Dorffahrer einladen und vielleicht noch den Bäcker und dann habe ich die Prominenz durch. Wenn ihr in Berlin eine Aktion macht, dann könnt ihr die Chefs von Bundesverbänden einladen und habt dann direkt diese ganzen NGOs direkt vor Ort, habt so die Kontakte da und macht nichts draus. Ich verstehe es einfach nicht. Also damit kein Missverständnis entsteht oder ist anscheinend schon entstanden. Ich habe mich wohl ungeschickt ausgedrückt, Michael, und ihr habt natürlich recht mit dem, was ihr gerade gesagt habt. Wie gesagt, da habe ich mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt. So, und wir haben ja nun einen Wahlkampf in Bremerhaven und Bremen und ich werde mich auch in Bremerhaven engagieren. Bremerhaven ist eine Hartz-IV-Stadt und da gibt es ein, zwei Ansatzpunkte. Das will ich aber mit den Bremerhavenern jetzt am Wochenende zum Wahlkampfauftakt erst noch vorbesprechen. Da gibt es von meiner Seite aber ganz konkrete Dinge, die wir aus meiner Sicht gut umsetzen können. Aber klar, die Leute müssen wissen, es gibt die Piraten noch und das wissen nicht alle, das erlebe ich in meinem Umfeld immer wieder. Und sie müssen auch wissen, warum sie uns die Stimme geben sollen. Völlig richtig. Unser größter Fehler ist, dass wir mit Politik 1.0 angefangen haben. Wir sind massiv losgegangen, wir kleistern jetzt Plakate, wir flyern, wir machen alles Mögliche, so wie die anderen Parteien, wollten aber irgendwann mal was anders machen. Es gibt nach wie vor Journalisten, die sich immer noch die Haare raufen, die Piraten, die machen noch irgendwas mit Internet, warum machen die so einen Offline-Wahlkampf? Unsere Erfahrung hier in München zeigt, wir haben hier nur in einem Stimmkreis, ein Stimmkreis ist in Bayern die Hälfte eines Wahlkreises, also des Bundestagswahlkreises, nur in einem Stimmkreis haben wir 50.000 Flyer verteilt. Das bedeutet an jeden Haushalt. Im Stimmkreis direkt daneben wurde kein einziger Flyer verteilt. Das Ergebnis ist exakt dasselbe. Ein Flyer in den Briefkästen bringt mittlerweile gar nichts. 2009 hat das was gebracht, weil wir ein Problem mit der Bekanntheit hatten. Mittlerweile wissen aber die Wähler, was die Piratenpartei ist. Sie wissen zwar nicht, für was die stehen, aber sie wissen, dass es die Piraten gibt. Was auch bei uns mittlerweile so eingezogen hat, wir sind nur noch eine große Drückerkolonne. Wir versuchen den Leuten nur noch Flyer in die Hand zu drücken. 2009, also vor 6 Jahren, war ich hier in der Innenstadt. Ich war auf dem Weg zum Infostand und wir wurden die Flyer aus den Händen gerissen, weil die Leute neugierig über die Medien geworden sind. Aber mittlerweile ist es so, Piraten, die sind genauso wie alle anderen, die haben uns enttäuscht, von denen kommt nichts, die sind zerstritten, von denen will ich eh nichts mehr haben. Also da möchte ich mal ganz direkt widersprechen. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir dann ganz viele Stände, immer noch Infostände, sind auf Märkten, auf Veranstaltungen und so und geben den Leuten nicht nur Flyer in die Hand. Wir haben in den Rathäusern politische Abende, wo die anderen Parteien auch sind, wo die Leute ins Büro kommen können, in die Bezirksbüros. Wir haben hier die Vorortbüros, die halt neu sind durch den Gesetzgeber geregelt. Die werden regelmäßig für kulturelle Veranstaltungen genutzt und da gibt es schon auch ein gutes Angebot und das machen schon auch die Berliner, auch die vielleicht nicht so beliebt sind und da muss ich sagen, da muss ich sie mal in Schutz nehmen, da haben sich viele was einfallen lassen und da reicht auch Leute mit. Das ist ein positiver Ansatz, wo die Leute einen Film gucken können, nachher über Politik diskutieren können, morgen Abend gibt es einen Vortrag über essbare Stadt, dann gibt es wieder andere Sachen, das sind tolle Ansätze und wenn wir da Beständigkeit und dann halt das auch wieder ein bisschen pushen auf national Themen, da kann man da auch wieder was draus machen. Also das funktioniert mittlerweile schon. Da sind wir, nach dem Bodensatz sind wir jetzt wieder im Aufwärtstrend mit den Sachen und es wird auch wieder wahrgenommen. Also einen Aufwärtstrend sehe ich nicht. Das, was ich einmal von Schröder gelernt habe, und nichts anderes habe ich von dem Mann mitgenommen, weil das ein Riesenidiot ist, aber er hat vor dem Wahlkampf, als er ins Kanzleramt wollte, hat er gesagt, Wahlen gewinnt man mit Bild, Bams und Klotze. Und das ist nach wie vor so. Einen Piraten bei Markus Lanz, der gerade ausreden kann und sympathisch rüberkommt, bringt mehr als alles andere. Ich fürchte, du hast recht. Wir wollten doch anders sein. Ja, wir müssen anders sein. Wir müssen das Ganze nur auf unsere Art und Weise interpretieren und nicht seit 2 Jahren nur die anderen Parteien kopieren. Wir sind nämlich nicht anders. Wir sind genauso geworden wie die etablierten Parteien und gehören zum Establishment. Aber um in so ein Büro bzw. in so eine Sendung eingeladen zu werden, muss man auch irgendwas, irgendwelche Ideen haben und irgendwas bringen. Und dazu sind bestimmte Sachen schon nötig. Definitiv sind die nötig. Wir haben keine eigene Handschrift. Wir sind verwechselbar, austauschbar. Gut, können wir noch, hat noch irgendjemand anders noch was zu sagen? Ansonsten würde ich ganz gerne irgendwo mal Feierabend machen. Ich sehe, dass es kurz vor 11 ist. Durchaus nochmal zu dem Thema Bremen und Nachfolgetreffer, da hatte ich jetzt noch nichts dazu gesagt. Ansonsten keine Frage mehr. Was meintest du zu Bremen? Ja, ihr hattet doch angedacht, du hattest vorhin gesagt, in der Polgef zum nach Kassel, das Polgef-Treffer, Nachfolgetreffer, wo das nochmal aufgearbeitet wird und erweitert wird, wo ihr nochmal drüber sprechen wollt, dann nochmal im Mai zu machen, ne? Das eventuell zu verbinden und das in Bremen zu machen, unter anderem zur Wahlkampfunterstützung. Polgef als solches sollte im Mai oder Juni sein, dass Bremen habe ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht, wo wir das machen als solches. Ich warte da eher, dass die LAFOS jetzt Input holen von der Basis und dann kann man dort noch die Ergebnisse dann weiter bearbeiten. Meinetwegen auch in Bremen. Also ich ist mir egal. Also nicht. Ja gut, bloß dass es mal im Hinterkopf ist, eventuell die Möglichkeit steht. Also so ein Polgef-Treffen sieht so aus, wir gehen rein in den Raum, waren eingesperrt, haben 14 Stunden im Raum gesessen und haben gearbeitet. Also ich weiß nicht, was wir den Bremer dann an Unterstützung in irgendeiner Art und Weise bringen. Ich persönlich werde nochmal zu den Bremern gehen, aber erst einen Monat oder so. Ja, ich denke auch ein bisschen dran, wenn denn zu dem Zeitpunkt welche 14 Stunden ist ja okay, da sind ja manche platt, aber manche Bremen ist ja ziemlich weit, da wäre welche übernachtet, sind am nächsten Tag nur dran, kann man vielleicht ein bisschen erweitern und dann dort auch noch ein bisschen Unterstützung bringen, dass man das beides verbindet. Okay. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Polgef-Treffen am 28.02.01. Und zwar, wie die Themensammlung zustande gekommen ist. Sind das Themen, die wir setzen wollen? Breitband allerdings ist ein Thema, was von vielen bespielt wird. Digitale Revolution findet man auch ganz tolle Sachen bei der SPD. Insofern sind es auch Themen, die einfach auch von extern irgendwie sowieso auf uns zukommen, sage ich jetzt mal so. Und mir fehlen irgendwie, wenn ich das mal so durchgucke, zum Beispiel als 2 Beispiele mal die Themen Energiewende, intelligente Netze, so diese Richtung. Dann fehlt mir auch ein Thema, was derzeit sowohl auf Bundes-, Landes- als auch kommunaler Ebene sehr stark diskutiert wird, die Infrastruktur, insbesondere auch Straßen, die Finanzierung derselben, wir haben Schuldenbremse. Wie kam diese Themensammlung zustande und warum fehlen da gewisse Themen oder wie habt ihr euch dann entschieden? Das ist mir nicht ganz klar. Also die Themen kamen unter uns als solches raus. Wir haben natürlich das Programm noch als Grundlage genommen und wir haben über jeden einzelnen Punkt, den wir da aufgeschrieben haben, wie auch immer, wie lange diskutiert. Sicherlich ist die Themenvielfalt, Solskin hätte 2, 3 Themen mehr haben können oder weniger. Aber das ist, wie ich schon sagte, als Grundlage dessen gedacht, dass man darüber diskutiert. Man kann diese Themengebiete auch gerne nochmal weiter erweitern, dass wir das zum nächsten Mal mit reinnehmen. Was ist denn mit dem Thema, weswegen ich zur Partei gekommen bin, mit Transparenz? Dass ich dieses politische System so nicht mehr haben will. Das steht doch drin. Wissenbüro habe ich gesehen. Transparenz, doch, steht drin bei Urheberrecht, Transparenz, Open Government. Vielleicht, Christos, wäre es auch tatsächlich eine Idee, so zu gucken, welche Themen laufen derzeit, wo wir einfach auch vielleicht einfach das mit im Blick haben müssen und soweit wir es können, bespielen müssen. Was sind Themen, die wir selber setzen wollen? Was sind Themen, die auf uns zukommen generell, weil es vielleicht ein gesetzliches Vorhaben oder eine EU-Datenschutzverordnung gibt, wo wir jetzt auch uns zu melden müssen? Vielleicht bringt man noch mal in diese Themen ein wenig Struktur hinein. Das, glaube ich, wäre ganz gut vielleicht. Also ich finde die Idee gut, die du sagtest, dass man da diesbezüglich das aufnehmen kann. Klar, gerne. Fein. also das müssen jetzt auch nicht die Dinge sein, aber so, dass man mal auch noch das ein bisschen, Brainstorming ist ja vollkommen sinnig, vollkommen in Ordnung, aber dann da vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu gehen, da spricht ja auch nichts gegen. An Hollebolle, ich sende mal die Wiki-Seite, wo diese Themensammlung ist. Okay. Ja, sicherlich. Es hätte besser sein können, es hätte auch schlimmer sein können, aber grundsätzlich als solches finde ich das schon ganz okay, dass wir uns die Gedanken dazu gemacht haben. Und das ist auch nicht die Lösung aller Probleme, die wir haben, aber es ist der erste Schritt aus meiner Sicht. Alles gut. So sehe ich es halt auch, ne? Es ist ein Anfang und erstmal losgegangen. Da kann man jetzt noch gucken, wie man das vielleicht noch erweitern und ein bisschen optimieren kann. Also das war jetzt auch keine negative, bös gemeinte Kritik oder so. Man kann ja auch mal die Transparenz vorleben, die man von anderen fordert. Das macht man nämlich überhaupt nicht. Was ist das Problem, Ahoi? Finanzen zum Beispiel. Es gibt sogar einen Unsere Beschluss Finanzen? Von, so, es frag, gibt sogar einen Parteitagsbeschluss frag bitte von 2009. Den Schatzmeister. Ja, hab ich ja. Hast du das ja Antwort gehört letztes Mal. So, und jetzt passiert genau das, weswegen ich keine Piraten mehr wähle. Da wird ein sinnvoller Vorschlag gemacht, es wird noch was angestoßen und dann kommt wieder einer um die Ecke und kackt ins eigene Nest. Leute, so wird das nix. Ja, was heißt ins eigene Nest kacken? Das sind halt mal Sachen, die geändert gehören und wenn man nach außen glaubwürdig auftreten will und von anderen Transparenz fordert, die man aber innerparteilich nicht lebt, was soll das? Ja, aber dann sagt er den ganzen Tag, das ist eine Scheißpartei, ich komme hier nur noch rein, um den Laden kaputt zu schlagen und dann ist doch gut. Das stimmt doch gar nicht. Ich mache einen Verbesserungsvorschlag. Doch, genau das machst du. Das magst du vielleicht nicht so sehen. Das ist ja, wie gesagt, jeder sieht das anders. Aber ich spiegel dir mal, was hier draußen bei mir ankommt. So, und Ahoi, das Problem ist, was ich manchmal so ein bisschen habe, dass du mitunter echt so diffuse Kritik äußerst und dann so Andeutungen machst, aber letzten Endes nie konkret Butter mal bei die Fische, was direkt kritisierst du? Es gibt einen Finanzplan, also worum geht es dir jetzt? Das ist immer... Und egal in welcher Sitzung wir uns befinden, sei es Bundesvorstandssitzung oder Sprechstunde oder was das, ja, das Ding, sei es hier, sei es woanders, es ist so müßig. Das ist. Ich muss Solskjaer wirklich recht geben, Ahoi. Du bist eigentlich ein intelligenter Kerl, wir haben in Frankfurt super zusammengearbeitet, aber kannst du deine Platte dann irgendwo mal anders irgendwie fahren, Junge? Mal was Konstruktives, außer in irgendeiner Art und Weise über irgendwelche Transparenz und Finanzen, das ist eine Platte geworden mittlerweile bei dir. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du kackst uns andauernd an und das fällt mir immer schwerer, dich zu verteidigen. Es macht mir auch keinen Spaß. Ich verstehe dich nicht. Ich weiß, wir waren wir beide sind verbunden mit Niederbayern, aber was soll das? Also diese Diskussion führt jetzt bitte unter euch weiter, wir driften hier ziemlich ab. So, gibt es noch irgendwelche Fragen, die nicht zu Finanzen sind? Wie geht der Prozess? Ja, vielleicht eins. Ich fände es gut, wenn wir diese Diskussion, die heute so angefangen hat, es ging ja in erster Linie, sagen wir mal, darum, wie werden wir wieder gewählt, dass wir die weiterführen. Auch wenn es jetzt extrem spät geworden ist und wie gesagt, ich fände es gut, wenn der erste Teil ein bisschen gestraft wird, damit das gut geht. Aber ich halte diese Diskussion für äußerst fruchtbar und es wäre extrem schade, wenn wir die sterben lassen. Ich halte die Diskussion auch für wichtig und das hat auch nichts mit Ankacken zu tun. Ich finde, wenn wir ehrlich Kritik äußern, ohne Angriffe, dann wird uns das eher helfen und auch wieder weiter nach vorne bringen. Also ich fand persönlich die Runde auch super klasse. Wir können die, wenn wir das irgendwie anrichten können, gerne danach immer machen. Aber, oder wie auch immer, was für ein Rahmen. Also es hat mir Spaß gemacht und es war produktiv aus meiner Sicht. Auch verschiedene Sichtweisen, Berlin, Bayern etc. Ich würde mir halt auch wünschen, dass andere Leute auch was noch sagen. Weil es waren gefühlt immer die gleichen. Also es kann im Endeffekt wirklich aus meiner Sicht jeder was sagen. Geordnet natürlich. Entschuldigung, ich bin schüchtern. Ich auch. Ich wünsche euch eine gute Nacht und hoffe, dass wir uns in dem Rahmen dann wieder treffen und weiter diskutieren. Ja, ich danke euch auch alle und wünsche euch noch viel schönen Abend. Danke, dass euch die Zeit genommen hat. Ja, auch von mir danke, Herr Christus und all der Rest, dass ihr noch ausgehalten habt. Die Aufnahme hat Bauer Jupia, kann jetzt, glaube ich, beim Beenden. Ne? Und dann wünsche ich euch immer eine schöne Nacht. Ja, wünsche ich euch auch und danke an alle. Ja, schlaft alle schön und träumt was Schönes. Bis denn. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.